eine Eröffnungsfeier des 32. Nationalen Festivals für Wissenschaft und Technik fand am 3. April im Palast der Wissenschaft und Technologie statt. Der stellvertretende Vorsitzende des ZK der PDAK, Che Tebo, die Mitarbeiter der betreffenden Bereiche und die Werktätigen nahmen daran teil. Das Festival verläuft in der Weise der Ausstellung und des Austausches der wissenschaftlichen und technischen Erfolge, die bei der Herstellung der einheimischen Materialien und Brennstoffe sowie der Maschinen, bei der Modernisierung der Fabriken und Betriebe und bei der Normalisierung der Produktion erzielt worden sind.